schwach auf. Hotelzimmer ist das ein Ruf, bist du an, oh Bruder, bitte komm raus. Zwischenzeichen, du musst representen, neben mir liegt der Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an, oh komm nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden, spielt die weiter nicht Sinn. Auf dem Beifahrersitz.